von Fahnen münden alle in diesem Bau hier, diesem Bau aus blanken Stahlträgern und weißen Flächen von Glas. Und das Licht durch diese Glasflächen flutet auf Blöcke von Tausenden von Arbeitern, die hier angetreten sind zum Reichsappell der Deutschen Arbeitsfront aus Anlass des 10. Gründungstages dieser größten Sozialorganisation der Welt. Gewaltig ist das Ziel dieser Halle. 6000 deutsche Rüstungsarbeiter sind angetreten und als ihre Gäste weit über 1000 ausländische Arbeiter. Und im Zeichen europäischer Gemeinschaft und Verbundenheit steht dieser Betriebsappell, zu dem vor dem Rosenblock Reichsorganisationsleiter Dr. Lai erwartet wird. Vor dessen Mund über diese 7000 Köpfe, mehr von deutschen Arbeitern und von ausländischen Arbeitern, die hier in ihren Montorkitteln oder in Uniformen oder in Bürokitteln angetreten sind. Angetreten in dieser weißen Fläche, die überspannt wird von 19 Fruchtbändern in 19 verschiedenen Sprachen, in denen die Völker Europas aufbauwillig zur Kenntnis geben, dass sie ihren Glauben haben an ein freies und freies Europa. Und das allein schon gibt einen Eindruck von der Größe und der Wucht dieser Kundgebung, dass 19 Mal in meterhohen Buchstaben auf weißen Bändern sich dieser Satz in 19 verschiedenen Sprachen spannt. Freies, neues Europa und Europa wird siegen. Hinter diesem Versammlungsraum aber, der durch diese Spruchbänder abgeschlossen ist, stehen die Fahnen der 19 europäischen Nationen, die sich hier zum Ethos der Arbeit bekennen. Der Arbeit für ein neues, freies und siegreiches Europa. Aus den Blöcken der Menschen tragen wie trotzige Wehrtürme die stählernen Aufbauten der großen hydraulischen Pressen empor. Und selbst auf diesen Pressen bis zu ihren höchsten Kuppen hinauf sind die Arbeiter und die Arbeiterinnen geklettert. Und in einer anderen Ecke des großen Raumes amphitheatralisch aufgebaut, in den Trachten ihrer Länder die Abordnungen aus 19 europäischen Staaten. Sie haben ihre Fahnen bei sich und tragen Schilder bei sich mit der Aufschrift ihrer Länder. Und es ist jetzt kein Blick mehr und kein Augenpaar mehr in dieser Halle, das nicht zu dem großen, fahnenüberspannten Eingang sehe, von dem her jetzt Reichsorganisationsleiter Dr. Lai mit seinem Stab die Riesenhalle betritt. Reichsorganisationsleiter Dr. Lai weilt schon seit längerer Zeit hier im Werk, hat in den anderen Hallen die Wehrmittel, die hier entstehen, besichtigt und sich von Betriebsführung und Betriebsobmann Gefolgschaftsstärke und Arbeitsfertigung melden lassen. Jetzt aber kommt er zu seinen Arbeitern, die hier zu Tausenden angetreten sind und auf sein Wort warten. Oberbefehlsleiter Marrenbach. Arbeitskameraden und Arbeitskameradinnen, anlässlich des 10-Jahrestages der Deutschen Arbeitsfront sind wir zu einem Reichsappell angetreten, den ich hiermit eröffne. Ich begrüße die anwesenden Vertreter von Partei, Staat, Wehrmacht und Wirtschaft. Ferner begrüße ich die Reichsverbindungsmänner und die Abordnungen aller im Reich schaffenden europäischen Arbeiter, die sowohl in diesem Werk wie in allen Betrieben Deutschlands diesem Appell beiwohnen. An ihrer Spitze begrüße ich das befreundete Italien. Ferner die Abordnungen von Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Holland, Belgien, Frankreich, Dänemark, Spanien, Norwegen, sowie ferner die Abordnungen aus dem Ostland und dem Protektorat. Vor allem jedoch begrüße ich Sie, meine deutschen Arbeitskameraden und Arbeitskameradinnen, und mit Ihnen all die Millionen schaffender Männer und Frauen, die zu dieser Stunde in allen deutschen Betrieben angetreten sind, um dieser Feierstunde beizuwohnen. Der heutige Appell ist in dieser Form erstmalig. So wie die Legionen der europäischen Nation Schulter an Schulter mit den deutschen Soldaten und unseren Verbündeten im Osten gegen den Bolschewismus und damit um die Freiheit Europas kämpfen, so stehen auch die europäischen Arbeiter Seite an Seite mit den deutschen Arbeitskameraden im Betrieb, an der Werkbank, an den Hochöfen, in den Bergwerken und überall, um mitzuhelfen, die Waffen zu schmieden, die für die Niederringung der Feinde jeglicher Kultur und europäischen Zivilisation erforderlich sind. Ich bitte Sie nun, Reichsleiter, zu uns zu sprechen. Meine Kameraden, Kameradinnen, deutsche Arbeiter, Frauen und Männer, 10 Jahre ist es nun her, dass ich damals den Auftrag erhielt, die vielen Verbände des Klassenkampfes in unserer Hand zu nehmen. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände aller Art, Tausende von Verbänden waren es, die unser Volk in Partikelchen unterteilten, atomisierten und auseinanderteilten. Sie rissen dieses Volk in Gruppen und Grüppchen aller Art. Einer stand gegen den anderen, einer war des anderen Feind. Wirtschaftskämpfer aller Art drohten uns Streik oder andere sperrten die Menschen aus, schlossen ihre Tore. Einem Wort, ein zerrüttetes Volk und eine zerstörte Industrie, Wirtschaft, Handwerk und Handel. Solange das sich um Interessenvertretungen handelte, ging das noch an. Denn es ist ganz klar, dass die verschiedenen Menschen verschiedene Interessen haben. Aber sehr bald, schon in den 90er Jahren, wurden aus diesen Interessen Gegensätze, politische Gegensätze. Die Parteien bemächtigten sich des allen. Die roten und schwarzen Parteien aller Art. Und als dann das Jahr 1918 kam, und das Regime wechselte, da wurde diese Zerrissenheit, die bis dahin in den Parteien nur vorhanden war, zum Staatsgedanken erhoben. Der damalige Staat lebte von der Zerrissenheit der Nation. Ja, es war das höchste Problem an sich, dass man nun in Parteien, die das Volk beherrschten, diese Gegeneinandersetzlichkeit zum Staatsgedanken erhob. Nur einer hatte daran ein Interesse, und zwar der, der die Ohnmacht Deutschlands wollte. Die Feinde Deutschlands hatten nur ein Interesse daran, dass das Volk sich untereinander nicht einigte, dass Arbeiter gegen Unternehmer, Klasse gegen Klasse, Stadt gegen Land, Dorf gegen Stadtbar, Handwerk gegen den Bauer. Nur einer hatte daran ein Interesse. Judas, jener Weltfeind Nummer 1, der immer der Feind jeder nationalen Eigeneinheit ist. Judas in allen Völkern vereinigt und ist unter allen Völkern geteilt und will die Welt beherrschen. Deshalb ist keine Parole, teile die Völker untereinander, teile und herrsche. Jede nationale Einheit muss man vernichten, damit er dieser Welt Jude herrschen kann. Der Testament der Versetzung, der Dekomposition. Jude ist jener Hefeteig, der die Völker zersetzt, jener Bacillus-Bakterium, der nicht nur uns Deutsche vernichtete, sondern genauso Italien, Frankreich, Holland, Belgien und wie sie alle hießen. Alle Völker litten unter diesem selben Feind der Menschheit. Der Jude ist das Tat an sich. Von Hause aus blieb er die Unordnung und tank sich in ihr. Der Jude ist der Vertreter des Wahnsinns. Ist es nicht so verrückt, als dass er es zur Parole erhebt? Der Jude ist der Vater der Lüge und des Betruges. Er lebt von der Lüge. Er kann nicht anders. Er ist zur Hölle entgangen und unter die Menschheit gekommen. Betrug und Lüge und Hetze, Verleumdung, Vernichtung, Zerstörung, Unordnung, Chaos, all das sind die Produkte, die Juda unter die Menschen brachten. Seine Mittel sind das Gold und der Bolschewismus. Kapitalismus und Bolschewismus sind die Kinder, die Juda gezeugt hat. Er ist der Vater all jenes kapitalistischen Systems, das nun mehr als ein Jahrhundert die Menschheit bedrückt hat. Der Tanz um das goldene Kalb ist so alt, wie Juda ist. Wir lesen vor Tausenden von Jahren, dass Juda das Gold zu seinem Gott erhoben hat. Es ist sein Götze, den sie anbeten. Mit der Macht des Geldes beherrschen sie die Menschheit. Mit der Macht des Goldes unterdrücken sie die Menschheit. Mit dem Geld und dem Gold weichen sie die Menschen aus. Sie kaufen sich die Menschen und hetzen sie gegeneinander. Börsen und Banken, anonyme Aktien, Zinslasten, Wechsel aller Art, Verfilzung, Verschachtelungen untereinander sind die Mittel und Methoden, mit denen Juda die Arbeit unterdrückt. Die Arbeit ist das Mittel, das der schaffende Mensch hat, um sich zu erhalten, sein täglich Brot zu haben. Und sein Feind ist das Gold, ist die Herrschaft des Goldes. Judas ist der Feind des arbeitenden Menschen, des Arbeiters an sich. Judas ist der Feind des Arbeiters, des Bauers, des Handwerks, des Handels. Judas ist der Weltfeind Nummer 1. Ihr Deutschen, ihr wisst es. Wir Deutschen wissen es, wie wir unter diesem unseligen System der damaligen Zeit sitzen. 7,5 Millionen Arbeitslose hatten wir in unserem Reiche. Nicht, als ob diese Menschen nicht hätten arbeiten wollen. Nein, sie konnten nicht. Sie fanden keine Arbeit. Die Fabriken waren nicht mehr offen, Schornsteine brauchten nicht mehr, die Maschinen standen still. Ihr Eltern unter uns, erinnert euch jenen stolzen Wortes, dass früher in den Wirtschaftskämpfen geredet war, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Diesmal wollte der Arbeiter Arbeit haben und die Räder standen trotzdem still. Nicht, weil er es wollte, sondern weil es irgendein anonymer Besitzer von Aktien, von Gold und Geld es so wollte. Irgendeine anonyme Bank, irgendeine Börse bestimmt über das Schicksal von Millionen schaffender Menschen. Judah war es. Mit seinem Gold und seinem Geld, sie unterdrückten die Menschen. So war es, dass 7,5 Millionen deutscher Menschen arbeitslos waren. Sie versanken in ein Ich. Sie hatten kein Brot und keine Arbeit. Das Leben war nicht mehr wert. Der Mittelstand wurde vernichtet. Der Bauer versank aus einem Bankrott in den anderen. In einem Tag 15.000 Bankrotte waren an der Tagesordnung, als wir zur Macht kamen. Das Wort Profit und Profit und abermals Profit war in aller Munde. Das Gold herrschte, die Börsen und Banken blühten und das Volk in seiner Gesamtheit verarmte, verelendete, geriet in eine unvorstellbare Not. Der Jude kaufte sich alles. Parteien, Minister, den ganzen Staat kaufte sich dieser Feind der Menschheit. Skandal am laufenden Band. Korruption, Klarek, Wermat, Buddhistka sind nur einige Namen dafür, wie tief damals die Moral gesunken war. Aber auch international versuchte Judah, das deutsche Volk auszubeuten. Der Jönplan, die Inflation, alles Dinge, die wir noch alle kennen, wie arm und elend waren vom Volk damals. Der Kapitalismus erfrisst die Völker. So wie es in den Büchern Judas steht, Jehova frisst die Völker. Dieses Gold entwurzelt die Menschen. Die Heuschrecken fallen sie über die Nationen und hinterlassen nur Not und Elend und wüste Steppe. Der Kapitalismus ist kulturlos und freudlos. Er kennt nur ein Wort. Raffen und raffen. Unterbrücken, unterjochen, vernichten, zerstören. Hunger, Not und Elend ist der Erfolg. Arbeitslosigkeit ist der Erfolg. Und Ohnmacht ist der politische Erfolg. Sein Bruder ist der Bolschewismus. Der Bolschewismus ist immer dort, wo der Kapitalismus herrscht oder herrscht. Beide gehören zusammen. Der Bolschewismus ist nichts anderes als eine andere Ausgabe des Kapitalismus. Der Bolschewismus ist vom Juden ersonnen, um die meisternde Masse, die rebellierende Masse, die sich von der Unterdrückung nicht mehr unterdrücken lassen will, abzulenken, damit die breite Masse den wirklichen Feind nicht erkenne. Deshalb lenkt Judas das Volk vom eigentlichen Feind, von der Börse, von der Bank, vom Finanzkapital ab und lenkt die meisternde Masse gegen das nationale Eigentum hin, gegen den Bauern, den Handwerker, den kleinen Handelsmann, den Unternehmer. Das waren nun die Feinde mit einem Mal. Das nationale Eigentum galt nun auf einmal als der Feind, wo es tatsächlich das Finanzkapital war, enteignet das nationale Vermögen, schrie Judas, der Jude Heilmann, Levi und Kohn im Reichstag. Sie schrien, enteignet das nationale Eigentum, um ja ihre Rassengenossen bei den Banken und Börsen zu tarnen. Somit sehen wir, dass der Bolschewismus nicht anderes als eine Waffe Judas ist, um dem Kapitalismus zu helfen, um dann allmählich die Armut zum wirklichen Gedanken der Nation zu machen. Nivellieren nach unten ist das Problem. Alles auf den untersten Nenner bringen. Der Dorfarme regiert in Sowjetrussland. Der Ärmste wurde auserzählt, ob er verlumpt war und ob er krank, ob er nicht konnte, ob er unfähig war, ob er faul war, ist vollkommen gleich. Man musste die Menschen auf die unterste Stufe der Armut herabdrücken. Das ist der Staatsgedanke, den der Bolschewismus hat. Verarmen und daran das Volk gewöhnen. Man kann sich auch an die Armut gewöhnen, solche Menschen. Wäre damals die Systemzeit 33 auch nur noch 10 Jahre weiter gegangen, dann glauben Sie, wäre das deutsche Volk so energielos geworden, dass es gar keine Kraft mehr gehabt hätte, sich gegen diese Armut aufzubäumen. Das deutsche Volk wäre dann so verarmt und hätte sich an die Armut gewöhnt, dass es gar nicht mehr gewagt hätte, sich gegen diesen Zustand aufzulehnen. In Russland ist es tatsächlich so. Lasst euch erzählen von unseren Soldaten, was für Verhältnisse sie dort fanden und vorfinden, wie schrecklich arm und verkommen dieses Volk geworden ist, in Lehmhütten und Erdhöhlen wohnt, wie die Armut zum Staatsgedanken erhoben war. Der Bolschewismus, der lebt davon, dass er die Menschen verarmt, dass sie die Menschen herangewöhnen, und auf der anderen Seite, da hilft ihm dann die Grausamkeit, jede Rebellion dagegen zu unterdrücken. Mit Spezialität vernichtet er jedes Aufbäumen dagegen. Millionen sind in Sowjetrussland verhungert, verkommen, erfroren, in die Tundra hinausgesandt worden. Sibirien und der Norden, sie sind Massengräber geworden. Die Millionen schaffender Menschen, die der Bolschewismus, dem Moloch der Armut und des Bolschewismus in den Rachen warf. Somit, Deutsche, habe ich Ihnen zwei Methoden gezeigt, die der Jude anwendet, um die Völker zu unterdrücken. Einmal das Gold und der Kapitalismus, zum anderen die Armut und der Bolschewismus. Damit hoffte Juda, sein tausendjähriges Reich aufrichten zu können. Der Jude ist größenwahnsinnig. Er glaubt, er sei auserwählt. Prophezeiungen und Verheißungen aller Art sagen es ihm, er sei auserwählt dazu, die Welt zu beherrschen. Er glaubt daran, dass sein Gott ihm die Welt verheißen hat. Und so deutsche Menschen können sie die Verwandtschaft zwischen dem Kapitalismus und dem Bolschewismus sehen, wenn sie sich vor Augen halten, welche Juden in New York und Washington und in Moskau herrschen. In New York sind es die Morgenthau, die Baro, die Rosemann, die Rosenbaum, die Warboys und so weiter. Und in Moskau sind es die Kaganowitsch, Finkelstein, Radek, Sobelson, die Ehrenberg und wie sie alle heißen. Juden dort wieder das Gleiche. Dieselbe krumme Nase, dieselben platten Füße. Juda ist es, der in Washington herrscht. Und Juda ist es, der in Moskau herrscht. Es ist der gleiche Jude. Israeli, ein Jude, der unter der Königin Victoria in England herrschte, spricht einmal das Wort. Die Rassenfrage ist der Schlüssel der welche Geschichte. Das ist es. Wer die Rassenfrage nicht kennt, wird die Geschichte der Menschheit nie begreifen. So ist auch dieser Kampf, den wir jetzt kämpfen, eine Frage der Rassen. Die deutsche, die nordische, die europäische Rasse kämpft gegen Juda und seine Helfershelfer. Dieser Krieg ist ein Kampf. Dieser Krieg geht nicht allein uns Deutschen, sondern dieser Krieg geht genauso alle europäischen Nationen an. Er geht Italien an, wie es der Faschismus beweist. Er stellt sich an unsere Seite bedingungslos. Und der große Duce Italiens ist der Garant dafür. Dass der Faschismus und Italien treu zu Deutschland, treu zu diesem Kampf gegen Juda stehen werden, bis zum siegreichen Ende. Das wissen wir. Ebenso haben es andere Völker begriffen. Nationen, die mit uns zusammen kämpfen. Vor allem aber begrüßen wir noch unseren tapferen Freund und Verbündeten Japan, der nicht. Es steht der schaffende Arbeiter aller Nationen gegen den Ausbeuter, den Kapitalisten, Juda. Das ist die Parole dieses Kampfes. Die Arbeit steht gegen das Gold. Der Sozialismus gegen Kapitalismus. Wir wissen, es ist das ein gigantischer Kampf auf Leben und Tod. Um sein oder nicht sein. Wir geben uns keiner Täuschung hin, ihr deutschen Menschen. Wir wissen, dass der Jude ein grausamer Gegner ist. Vor 5000 Jahren hat er bereits ein Volk ausgerottet und feiert diese Schlechterei bis auf den heutigen Tag, das Purim-Fest. Seit 5000 Jahren erfreut sich Juda an dem Blutbad, das sie damals unter den Persern anrichteten. So würden sie es auch heute mit uns Europäern tun, mit Deutschland. Katyn ist ein Beweis dafür, wie grausam Juda und keine Bolschewisten sein können. Kati ist der Beweis der Bestialität. Das ist es. Wir kennen Juden. Wir kennen Juden aus unserem Kampf. Und so wissen wir, dass dieser Kampf auf Leben und Tod geht. Um alles deutsche Menschen geht dieser Kampf. Er geht vor allen Dingen um das Leben unserer Kinder. Wir Männer, wir können uns verteidigen. Wenn der Bolschewist über uns käme, so sagen wir ihm, wir alle würden mindestens einen Bolschewisten mitnehmen in das Jenseits. Aber was geschehe mit unseren Frauen und Kindern? Ich kann die Quälereien gar nicht ausmalen, die Juda ausersinnen würde, wenn es zur Macht käme. Deshalb wollen wir uns geloben, zusammenhalten. Auch wir wollen sagen, Juda und Kapitalisten und Bolschewisten, hört es, wir wollen, dass Juda vernichtet wird und Juda wird vernichtet werden. Das ist die. Wir schwören, wir werden nicht eher den Kampf aufgeben, bis der letzte Jude in Europa vernichtet ist und gestorben ist. Wenn ich hier diese wunderbare Halle ansehe, so weiß ich, dass dieses Gelöbnis keine Phrase bleibt. Hier stehen tausende Menschen, zehntausende, Kopf an Kopf, mit ihnen vereinigt, Arbeiter aus allen Staaten und Nationen unseres Erdteils. Protektorat, Wallonen, Ukrainer, lese ich dort. Und so ist es überall. Franzosen sind unter uns. Männer und Frauen, deren Land noch vor einigen Jahren gehen und kämpfte. Die Macht dieses Erdteils verkörpert ihr deutsche Menschen. Und ihr Arbeiter aus den verbündeten Ländern und aus den besetzten Gebieten. Ihr helft uns. Der englische Rundfunk bemüht sich jeden Tag zusammen mit den anderen feindlichen Rundfunk Unruhe hineinzutragen. In Deutschland streikt nicht ein Mann und eine Frau. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, was die anderen. Ich weiß, dass auch der Krieg eine schwere Last ist und wir alle wünschen, dass er möglichst bald zu Ende ginge. Das kann ich von mir schon sagen, der ich selber 5,5 Jahre im Krieg war und alle Leiden und alle Opfer ertragen habe, die ein Krieg bringen kann, außer dem Tod. Nein, ich kenne den Krieg. Und ich weiß auch, wie hart er ist und sein kann. Ich kenne die Leiden der Verwundeten, denn ich war selber 3-mal verwundet. Ich kenne die Opfer, die der Gefangene bringen muss, denn ich war selber in Gefangenschaft. Ich kenne das alles, ich kenne das Granatfeuer, Trommelfeuer. Ich kenne den Hunger und Durst, ich kenne das alles. Und wir kennen es alle. Und am besten weiß es Adolf Hitler, denn er war ja selber kleiner Soldat. Er weiß es. Unser Führer war selber Grenadier und Musketier. Aber Adolf Hitler und der Duce Italien, die waren beide Soldaten. Wenn jemand über den Krieg reden will und kann, dann sind es diese Männer, die selber als ganz kleine Soldaten 4,5 Jahre im Kriege waren. Und nicht jener Vertreter des, der Großbanken und der Börsen, Kapital, des Goldes, Geldsackes. Aber wir müssen diesen Krieg führen. Wir haben ihn nicht gewollt, sondern wir wollten aufbauen, Fabriken bauen, Straßen bauen, Wohnungen bauen, Schiffe bauen. Kraft durch Freude wollten wir bringen. Ihr Arbeiter und ihr Frauen und Männer, ihr wisst es, was wir bereits getan haben. Und es war erst ein ganz kleiner Beginn von dem, was wir tun wollten und auch tun werden. Ihr wisst, wie wir das Deutsche wollen. Nein, diesen Krieg zwang uns der Feind auf. Judas zwang uns diesen Krieg auf. Der Judas, der selber niemals in der Front ist, der selber niemals kämpft, stirbt, sondern der nur am Krieg verdient, immer nur Aktien hat und an den Granaten verdient und an den Kanonen verdient. Dieser Jude wollte den Krieg. Dieser Jude eropferte Millionen nordischer, deutscher und europäischer Menschen für seinen Moloch, Gold und Geld. Das ist das. Nein, schaffende Menschen, erkennt die Ursachen dieses Krieges. Erkennt den wirklichen Feind. Erkennt, aber auch tatsächlich, wer jetzt den Krieg verlängert und erkennt das Ziel des Krieges. Wir haben alle Chancen für den Sieg aller. Also nach 4 Jahren, wo wir alle Schwierigkeiten übersehen können und wo uns nichts mehr überraschen kann, da kann ich Ihnen das nur sagen. Wir haben alle Chancen. Erstens, wir sind eine einige Nation von 85 Millionen deutscher Menschen. Das war noch niemals da. Das ist zum ersten Mal. Wenn bei uns jemand meckert, so sind es nicht die breiten Massen, nicht der Arbeit und Bauer, sondern es sind einige intellektuelle Schichten. Ihnen passt das nicht. Dass das Volk zu einigen passt Ihnen nicht. Aber das neue Deutschland wird getragen von den Millionen Arbeitern und Bauern Deutschlands. Das ist das Große. Arbeit ist euer Vaterland, das wir verteidigen. Euer Deutschland ist es, das wir verteidigen. Ihr verteidigt alles das, was ihr euch mühsam erobert habt. Diese Fabrik und alle Fabriken Deutschlands, die gehören euch alle miteinander. Das ist das Große. Ihr seid da zu Hause. Es ist euer Vaterland, ist es, das wir verteidigen. Und wir stehen nicht mehr allein, sondern wir haben, wie ich das bereits sagte, große Verbündete. Zu den 85 Millionen Deutschen kommen 50 Millionen Italiener und 20 Millionen Rumänen und Ungarn und alle an die 100 Millionen Menschen, die in der kämpfenden Front mit uns kämpfen. Und zu diesen 185 Millionen kämpfender Menschen kommen weitere 100 Millionen, aus denen wir Arbeitskräfte holen. Unsere gesamte Erdteilkämpfhalte, 300 Millionen reihen sich ein in diese Front gegen den Bolschewismus und gegen die Plutokraten. England soll es hören. Es wird uns niemals an Menschen mangeln. Niemals sollen wir erklären, denn Bataillone im Kampfe haben wir Deutsche und die mit ihnen Verbündeten. Das haben wir. So haben wir auf diesem Sektor alle Chancen. Wir haben aber vor allem die größte und beste Wehrmacht, die Erde kennt. Wir haben die besten Soldaten mit den besten Waffen. Das haben wir heute. Deutsche Menschen, wir verteidigen unseren Erdteil mit den besten Soldaten und den besten Waffen, Panzern und Tanks und Waffen aller Art. Europa hilft uns dabei. Wir haben alle Chancen, alle, für diesen Krieg und für den Sieg. Vor allem, wir haben einen Adolf Hitler. Das ist das. Einen Mussolini. Das sind Männer, Soldaten, Politiker, Staatsmänner, die ihre Völker kennen, die aus der breiten Masse der Nationen gekommen sind, die darin geboren worden, die selber Arbeiter und Bauern waren. Der Duce war der Sohn eines Handwerkers, Schmiedes, und der Führer ist ebenso aus der breiten Masse herausgefahren und hat selber wie der Duce Italien jahrelang in der Arbeit geschafft. Er kennt die Not des schaffenden Menschen. Er war selber arbeitslos. Der Führer, er schämt sich nicht zu erzählen, dass er am Heiligen Abend obdachlos unter einer Wiener Brücke nächtigte, weil er keine Amtsarbeit hatte. Er kennt die Not des schaffenden Menschen. Er sagt einmal das Wort, wer ein Sozialist sein will, muss selber die Not kennen. Gelernt haben. So ist es. Wer die Not beheben will, muss die Not kennen. Und wir kennen sie. Wir alle. Wir sind alle kleine Menschen aus der breiten und breitesten Masse. Somit, deutsche Menschen, haben wir alle Chancen für unseren Sieg. Überraschen kann uns nicht mehr. Der weder die Kälte des Winters noch die bolschewistischen Massen. Stalin kann in grausamer Weise seine Massen in Kampf bringen. Wer will, wir Deutschen werden mehr Munition haben, als er Menschen hat. Und so danke ich euch allen nach 10 Jahren Deutsche Arbeitsfront. 10 Jahre sind uns vorbei. Und wir stehen jetzt im härtesten Kampf Deutschlands überhaupt. Jetzt muss es sich bewähren, ob es richtig war, die Arbeitsfront zu bilden. Ob das, was wir gewollt haben, richtig war. Und wenn ich euch heute nach 4 Jahren Krieg hier in dieser Halle zusammengedrängt, sehe, so weiß ich jawohl, es war richtig, die Betriebsgemeinschaft zu bilden. Diese Betriebsgemeinschaft bewährt sich. Und wir geloben heute am 10. Jahrtag, 9. November 1918, wird niemals wiederkommen. Niemals. Komme, was da will. Niemals. Wir arbeitenden Frauen und Männer, wir werden schaffen, arbeiten, Waffen bauen, Munition produzieren, so dass der deutsche Soldat immer genügend Waffen haben wird. Komme was mag, was der Krieg dauern, solange er will. So geloben wir, Führer, dass er sich auf seine Arbeiter verlassen kann. Der deutsche Arbeiter ist heute der sicherste Garant des deutschen Volkes, der deutschen Gemeinschaft. Der Arbeiter steht, mach es so hart sein, wie es will, mach der Krieg dauern und solange er will, der deutsche Arbeiter hält aus. Ein 9. November 18 kommt nicht noch einmal, sondern Adolf Hitler kann und kann sich auf uns verlassen, das können wir sagen. In diesem Gelöbnis grüßen wir Deutschen und alle Verbündeten und Arbeiter aller Länder. Wir grüßen den Führer, wir grüßen die Staatsoberhäupter der verbündeten Nationen, wir grüßen den Duce Italien, wir grüßen alle Freunde der Arbeit, wir grüßen alle Feinde des Kapitals. Bis Mutter, wer den Juden bekämpft, ist unser Freund. Wir grüßen ihn. Adolf Hitler, der deutsche Arbeiter grüßt dich. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Der Gründung der Deutschen Arbeitsfront einen Reichsappell mit einer Rede von Reichsorganisationsleiter Dr. Leith.